1918, zeigte der Kalender. Seit Beginn des Großen Krieges, den viele Deutsche voll Siegeshoffnung den Deutschen Krieg nennen wollten, der nachher Weltkrieg und heute Erster Weltkrieg genannt wird, seit Beginn des Ersten Weltkrieges war der Kalender viermal gewechselt worden. Das fünfte Kriegsjahr, das Jahr 1918, sollte das Deutsche Reich auf dem Höhepunkt seiner Stärke und der größten Ausbreitung seiner Macht, aber auch im Abgrund der Niederlage sehen. Der Sturz ereignete sich innerhalb weniger Monate. Er war weder das Werk dunkler Mächte, noch die Folge von Verrat oder das Ergebnis unvorhergesehener Schicksalsschläge. Das Unvermögen der Deutschen, die Lage genau zu beurteilen, die eigenen Möglichkeiten real abzuschätzen und den Gegner richtig zu bewerten, hatte sie in den Krieg geführt. Dieses Unvermögen war auch Schuld an ihrer Niederlage. In einem Volk, dessen herrschende Schichten in Wunschträumen befangen und von der Vorstellung beherrscht waren, dass nur der militärische Sieg den Krieg beenden könne, musste die militärische Führung zwangsläufig die Oberhand über die politische gewinnen. Was die deutsche Politik und Kriegsführung tat oder unterließ, wurde seit dem Sturz von Reichskanzler Bethmann-Hollweg von der deutschen obersten Heeresleitung, genau gesagt von General Ludendorff, bestimmt. Das geschah zwar nicht ohne Gegenwirkung anderer Kräfte und Einflüsse, oft genug sogar gegen die bessere Einsicht des Kaisers. Aber immer wieder und bis zuletzt setzte die oberste Heeresleitung, setzten General Ludendorff und Feldmarschall von Hindenburg ihren Willen durch, indem sie unausgesetzt mit ihrem Rücktritt drohten. Auf diese Weise erzwangen sie den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, mit dem sie England innerhalb von 5 Monaten garantiert in die Knie zwingen wollten. Auf die gleiche Art, der Drohung mit Rücktritt, erpressten sie die Entlassung von Bethmann-Hollweg, weil der Kanzler die Friedensresolution des Reichstags nicht verhindern konnte. Mit dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg erreichten Hindenburg und Ludendorff, dass die Vereinigten Staaten von Amerika an der Seite der Feinde Deutschlands in den Krieg eintraten. So wurde aus dem Europäischen Krieg ein Weltkrieg. Deutschland hatte einen Feind mehr, den mächtigsten von allen. Er sollte den Krieg entscheiden. Aber davon ahnte die oberste Heeresleitung so wenig wie von den Folgen eines anderen Ereignisses, das sie geholfen hatte auszulösen. Die bolschewistische Oktoberrevolution in Russland. Beide Ereignisse sollten später zur Ablösung der Weltstellung der europäischen Großmächte führen. Zunächst einmal hat die bolschewistische Revolution das Ausscheiden Russlands aus dem Krieg zur Folge. Ihr Führer Lenin braucht den Frieden, um die unbestrittene Herrschaft seiner Bolschewiki aufzurichten. Das Friedensdiktat von Brest-Litowsk besiegelte die russische Niederlage und beendete den Krieg an der Ostfront. Das Diktat zeigte aller Welt, was die Alliierten bei einem deutschen Sieg im Westen erwartet hätte. Sieg auch über Frankreich und England war das Ziel der obersten Heeresleitung. Zum ersten Mal war Deutschland durch die frei gewordenen Divisionen der Ostfront dem Gegner im Westen an Zahl überlegen. Die gewonnene Stärke hätte als Rückhalt für eine politische Offensive mit dem Ziel eines Verständigungsfriedens genutzt werden können. Aber für Ludendorff war nur eine militärische Entscheidung des Krieges vorstellbar. Er befahl die Offensive und alle gehorchten. Am 13. Februar 1918 meldet Ludendorff dem Kaiser, dass das Heer versammelt und wohl vorbereitet an die größte Aufgabe der Geschichte herantrete. 5 Monate später, am Abend des 17. Juli 1918, ist offenbar, dass die Aufgabe vom Heer und seiner Führung nicht gelöst worden ist. Der Griff nach dem Sieg ging ins Leere. Die entscheidungsfordernde, siegsuchende Offensive misslang. Von den schließlich doch erfolglosen Angriffen deprimiert, von Verlusten geschwächt, fanden sich die beteiligten deutschen Truppen in ungünstigeren Stellungen wieder als vor der Offensive. Die deutsche Frontlinie hatte sich um 150 Kilometer verlängert. Sie ragte jetzt in großen Bogen in den Feind hinein, dehnte die Kraft der Truppe bis zum Äußersten und forderte den Feind zu Umfassungsoperationen heraus. Die verlustreichen Angriffe hatten die Gefechtsstärke der deutschen Bataillone um die Hälfte reduziert. Sie betrug statt 960 Mann nur noch 500. Vor allem aber, die Deutschen sahen sich immer mehr Amerikanern gegenüber. Bis Ende April 1918 waren über 400.000 amerikanische Soldaten nach Frankreich gekommen. Ab Mai trafen jeden Monat weitere 200.000 Amerikaner an der Westfront ein. Im Juli zählten sie bereits weit über 1 Million. Sie waren frisch, unverbraucht und gut genährt. Am Morgen des 18. Juli tritt der Feind zwischen Aisne und Marne mit 350 Kampfwagen überraschend zum Angriff an. Die deutschen Linien werden durchbrochen. Erst am Abend des nächsten Tages kann der Vorstoß tief hinter den Linien der deutschen 9. und 7. Armee angehalten werden. Am 21. Juli wird das südliche Marneufer geräumt. Die deutschen Truppen müssen sich hinter die Wähl zurückziehen. Die oberste Heeresleitung muss die vorbereitete Offensive in Flandern aufgeben. Damit hatte Ludendorff die Initiative verloren. Sie ging an den Feind über. Mit dem 18. Juli 1918 begann die Serie der deutschen Niederlagen, die dann schließlich mit dem Zusammenbruch enden sollte. Aber Ludendorff gab sich immer noch Illusionen hin. Die oberste Heeresleitung hatte weder ein getreues Bild vom Zustand der Truppe, noch Vorstellungen von den Anforderungen, die an sie gestellt wurden. Beunruhigen und lähmen mussten Hinweise vorgesetzter Stellen, wie sie oft gegeben wurden und die so oder ähnlich lauteten. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass die Stellungen da sind, sondern dass wir unsere Meldungen haben. Die Unkenntnis der obersten Heeresleitung zeigte sich, wenn Ludendorff noch später in seinen Erinnerungen von Zuchtlosigkeit und mangelnder Disziplin spricht, bei einer Truppe, von der das Reichsarchiv sagte, nicht nur die Mannschaften, sondern auch der größte Teil der Führer war gänzlich abgestumpft. Die normalen körperlichen Anstrengungen während eines übermäßig langen Einsatzes hatten eine beträchtliche Verschärfung erfahren durch die außerordentlich einförmige und auf die Dauer durchaus unzureichende Verpflegung sowie durch das Auftreten der Grippe. Ein Bataillonsführer der 41. Infanteriedivision notiert: Die Truppe war abgekämpft, die Linie vorne so schwach besetzt, dass eine ernstliche Verteidigung unmöglich schien. Alle Offiziere und Leute sahen räubermäßig aus. Das ständige Liegen unter schwerem Artilleriefeuer war äußerst nervenaufreibend. Wir waren ja von allen Fronten her ziemlich an Eisenhagel gewöhnt, aber sonst pflegte bisweilen das Feuer nachzulassen und ganz aufzuhören. Was wir jedoch in den Lehmlöchern von Villers-Bretonneux vorgesetzt bekamen, war ein fortwährendes Behämmertwerden mit Kalibern aller Art. Von unseren Fliegern war selten etwas zu sehen. Auch in der Luft hatte der Gegner die zehnfache Überlegenheit. Ein anderer Bataillonskommandeur berichtet von seinen Leuten: Sie sehen aus wie Gespenster, farblos, verhungert, in zerrissenen Uniformen, verlaust, schleichend, manche fast Menschen nicht mehr ähnlich. In den Tagebuchaufzeichnungen eines Leutnants der 108. Infanteriedivision heißt es: Eigentlich ist es anmaßend, uns noch als Bataillon zu bezeichnen. Mit unseren 4x25 Mann stellen wir ja nur noch eine halbe Kompanie dar. Über die Auswirkungen der Niederlage schrieb das Reichsarchiv: Viel schlimmer als die Verluste war die Erschütterung des Vertrauens auf den Endsieg, welche die Ereignisse der letzten Wochen nicht nur bei den Bundesgenossen, sondern auch in weiten Kreisen der Heimat und, das wog wohl am schwersten, bei der Truppe hervorgerufen hatten. Das Reichsarchiv zog den Schluss: Es kann heute keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die Möglichkeit, den Krieg durch eine Fortsetzung der eigenen Angriffe zu einem für Deutschland günstigen Abschluss zu führen, zu dieser Zeit bereits tatsächlich nicht mehr bestand. Der Bogen war in einer verhängnisvollen Weise überspannt. Ludendorff gesteht in seinen Kriegserinnerungen schließlich ein: Die Abgänge durch den Kampf waren so groß gewesen, dass wir uns entschließen mussten, etwa 10 Divisionen aufzulösen. Der alliierte Angriff am 18. Juli überraschte die deutsche Führung sowohl im Termin wie auch im Umfang. Er stieß auf eine Truppe, die dezimiert war, der es an Unterführern und Offizieren fehlte und die weit über das bisher bekannte Maß abgekämpft war. Aber General Ludendorff erklärt auf die Frage, ob Frontverkürzungen vorgenommen würden, weil die Linien der stecken gebliebenen Offensiven übermäßige Kräfte beanspruchen: Verteidigung? Ich hoffe, wir werden den Angriff auf Amiens fortsetzen können, sobald sich die Truppen einigermaßen erholt haben. Am 2. August beurteilt die oberste Heeresleitung die Lage: Nach dem starken Kräfteeinsatz der Entente zwischen Wehl und Marne sind Großangriffe des Feindes an anderer Stelle in der nächsten Zeit umso weniger zu erwarten, als er mit einem Gegenangriff rechnet. Ebenfalls am 2. August wird Soissons von den Franzosen genommen. Die abgekämpfte deutsche Infanterie und Artillerie fand auch keine oder nur unzureichende Unterstützung aus der Luft. Das lag nicht an mangelnder Tapferkeit der deutschen Flieger, sondern ganz einfach an ihrer großen zahlenmäßigen Unterlegenheit. Der Feind beherrschte den Luftraum. Die deutschen Aufklärungsflieger konnten nicht tätig werden. Dennoch beobachtet am 6. August ein deutscher Flieger bei Amiens etwa 100 Tanks hinter den feindlichen Linien. Darüber heißt es in der Aufzeichnung eines Offiziers: Das Armeeoberkommando spottete über die immer wieder hervortretende Nervosität der Grabentruppen, wenn von Tanks die Rede war. Da kam im Lagebericht der Heeresgruppe die Nachricht, ein Flieger habe eine Kolonne von etwa 100 Tanks gesehen. Kein Kommentar. Wir waren in Sorge. Denn wer mit 100 Tanks ankommt, plant doch nicht einen Vergnügungsausflug. Aber das Oberkommando war von einer erstaunlichen Sorglosigkeit. Über diesen Frontabschnitt schreibt Ludendorff in seinen Erinnerungen: Die Divisionsstreifen waren schmal, die Artillerieausstattung gut, Tiefengliederung vorhanden. Für den Stellungsbau war nicht so viel geschehen wie beispielsweise bei der 18. Armee. Damit versuchte Ludendorff die Schuld für das, was in diesem Abschnitt am 8. August geschah, der Truppe anzulasten. Die Divisionsabschnitte der 2. Armee waren zwar schmäler, aber für diese kleineren Streifen hätte nach Vorschrift und Erfahrung die doppelte Menge Infanterie vorhanden sein müssen. Mehr als für den Ausbau der Stellungen geschehen war, konnte unter den herrschenden Bedingungen, feindliche Überlegenheit an Artillerie und an Luftstreitkräften und bei der Übermüdung der Truppe, nicht getan werden. Am 8. August stoßen die Engländer im dichten Morgennebel bei Villers-Bretonneux mit 450 Tanks durch die deutschen Linien. Der Einbruch erreichte über 20 Kilometer Tiefe und über 10 Kilometer Breite. 7 deutsche Divisionen wurden fast völlig vernichtet. Die Verluste betrugen an die 30.000 Mann und 400 Geschütze. Erst nach 4 Tagen kann die Lücke geschlossen werden. In Ludendorffs Erinnerungen ist zu lesen: Der 8. August ist der schwarze Tag des deutschen Heeres in der Geschichte dieses Krieges. Unsere Verluste waren durch den Abgang von Gefangenen derartige gewesen, dass die oberste Heeresleitung wieder vor der Notwendigkeit stand, weitere Divisionen zur Ersatzgestellung aufzulösen. Das Stärkeverhältnis hatte sich zu unseren Ungunsten erheblich verschlechtert. Es musste umso ungünstiger werden, je mehr amerikanische Truppen eintrafen. Der Feind hatte für ihn unendlich wertvolles Aktenmaterial in Besitz genommen. Die Entente musste klaren Einblick in unsere schwierigen Ersatzverhältnisse gewonnen haben. Ein Grund mehr für sie, mit Angriffen unermüdlich fortzufahren. Ludendorff zieht aus diesen Geschehnissen zunächst 2 Schlüsse. In seinen Memoiren schreibt er: Ich hielt es für möglich, dass das Vertrauen seiner Majestät und des Generalfeldmarschalls zu mir erschüttert wäre. Ich sagte deshalb dem Feldmarschall in hohem Ernste, dass er meine Stellung neu besetzen möchte, wenn er nicht mehr volles Vertrauen zu mir habe oder es sonst für angezeigt erachte. Der 2. Schluss, den Ludendorff ziehen wollte und doch nicht zog, sieht in seinen Memoiren so aus: Der Krieg war zu beenden. Der 8. August brachte Klarheit für beide Heeresleitungen, für die deutsche wie für die feindliche. In der Tat erwies sich der 8. August als der Tag der Wahrheit. Freund und Feind war offenbar geworden, dass die deutsche militärische Kraft den Gipfel überschritten hatte und im Niedergang war. Den gewaltigen deutschen Offensiven des Frühjahrs war, trotz ungeahnter Leistungen der Truppe, der kriegsentscheidende Erfolg versagt geblieben. Die Schuld daran ist einzig und allein der militärischen Führung und hier dem Feldherrn Ludendorff zuzuschreiben. Ohne Widerspruch, ohne Kontrolle über lange Zeit war er schließlich von der Vorstellung seiner Unfehlbarkeit beherrscht. Ludendorff hatte entgegen allen Regeln unterlassen, das taktische Ziel der großen Märzoffensive mit der strategischen Absicht in Einklang zu bringen. Er behauptet: Die Taktik war über die reine Strategie zu stellen. Ohne taktischen Erfolg war eine solche nicht zu treiben. Zur Rechtfertigung dieses Verstoßes fügt er die Selbstverständlichkeit an: Eine Strategie, die nicht an den taktischen Erfolg denkt, ist von vornherein zur Erfolglosigkeit verurteilt. Um das angestrebte strategische Ziel der Offensive zu erreichen, hätten die deutschen Armeen nach Erreichen des taktischen Zieles eine Wendung nach rechts vornehmen müssen. Dazu war das unbeweglich gewordene Heer nicht mehr in der Lage. Der angestrebte Erfolg wäre vielleicht noch zu erringen gewesen, wenn die oberste Heeresleitung eine Reservearmee zu ihrer eigenen Verfügung bereitgestellt hätte, die frisch und ausgeruht, den taktischen Durchbruch ausnutzend, ihre Kraft auf das strategische Ziel hätte richten können. Ludendorffs Strategie im Frühjahr 1918 ist vom alliierten Generalissimus Foch als Büffelstrategie bezeichnet worden. Aus einem Gespräch mit Hindenburg im Mai 1918 wurde überliefert: In Russland ist das auch nicht mit einem Male gegangen, bis der Koloss umfiel. Da haben wir auch immer wieder bald hier, bald da angegriffen und auf einmal war's dann soweit. So wird's hier im Westen auch gehen. Wir haben ja noch 5 Monate vor uns, bevor es Winter wird. Da können wir noch eine ganze Reihe von Offensivstößen geben. Hier angreifen, da angreifen, hier angreifen, da angreifen. Diese Strategie unterschied sich von der Abnutzungsstrategie Falkenhayns nur dadurch, dass sie sich nicht, wie bei Falkenhayn, ausschließlich gegen ein Ziel, nämlich Verdun, richtete, sondern gegen verschiedene Stellen der Front, damit diese Abschnitte keine Truppen dorthin zur Hilfe entsenden könnten, wo letztendlich der entscheidende Schlag geführt werden sollte, in Flandern. Doch während dieser Angriffe hatte Ludendorff dem britischen Heer in Flandern genügend Zeit gelassen, um sich von den vernichtenden Schlägen der ersten Offensive vom 21. März an der Somme zu erholen. Nach den schwarzen Tagen des 18. Juli und des 8. August konnte kein Gedanke mehr an den geplanten Angriff in Flandern sein. Das militärische Geschehen war von nun an von den Erfolgen der Alliierten und von den Niederlagen und Rückzügen der Deutschen gekennzeichnet. Die Niederlagen zwangen Ludendorff und Hindenburg zwar zu der Einsicht, dass der Krieg militärisch nicht mehr gewonnen werden konnte, dennoch vermochten sie bis zum Ende nicht, die tatsächliche Lage zu erkennen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Am 13. August im Hauptquartier Spa erklärt Ludendorff dem Staatssekretär des Äußeren, Admiral von Hintze, unter anderem: Es ist uns nicht mehr möglich, den Feind durch Angriff friedenswillig zu machen. Durch Verteidigung allein wäre dies auch kaum zu erreichen. Wir müssen demnach die Beendigung des Krieges auf diplomatischem Wege herbeiführen. Das war eine ganz andere Sprache, als Hintze sie vernahm, als er Mitte Juli sein Amt antrat und Ludendorff fragte, ob er sicher wäre, mit der jetzigen Offensive den Feind endgültig und entscheidend zu besiegen. Darauf antworte ich mit einem bestimmten Ja. Nur anderthalb Monate vorher hatten Ludendorff und Hindenburg die Entlassung des Vorgängers von Hintze, des Staatssekretärs von Kühlmann, erzwungen, weil dieser im Reichstage erklärt hatte, dass bei der unerhörten Größe dieses Koalitionskrieges durch rein militärische Entscheidungen allein, ohne alle diplomatischen Verhandlungen, ein absolutes Ende kaum erwartet werden könnte. Dieser Satz des Staatssekretärs von Kühlmann jedoch stammte aus einer Denkschrift, die der Vertreter der obersten Heeresleitung, Oberst von Heften, mit Wissen Ludendorffs ausgearbeitet hatte. Ludendorff war es, der Heften vor der Frühjahrsoffensive bei einem Beauftragten Wilsons Erkundigungen über die Möglichkeiten für einen Frieden hatte einholen lassen und ihr Ergebnis verschwieg. Trotz günstiger Bedingungen angesichts der Lage Deutschlands, nämlich Freigabe Belgiens, Autonomie für das umstrittene Elsass-Lothringen und Regelung aller Friedensfragen, einschließlich der von Brest-Litovsk auf einer allgemeinen Friedenskonferenz, trotz der Mutlosigkeit des französischen Diktators Clemenceau, trotz der Friedensbereitschaft einflussreicher englischer Kreise, hielt Ludendorff damals und weiter an der vermessenen Idee des Siegfriedens fest. Das Gespräch am 13. August zwischen Hintze und Ludendorff diente der Vorbereitung des Kronrats tags darauf. Der Staatssekretär will von dem General wissen, wie er sich die Weiterführung des Krieges vorstellt. Wir werden den Kriegswillen des Feindes durch eine strategische Defensive lähmen und ihn allmählich zum Frieden bringen. Im Kronrat tags darauf berichtet Hintze über die militärpolitische Lage, wie sie ihm von Ludendorff geschildert worden war, und zieht den gleichen Schluss wie Ludendorff tags vorher: Beendigung des Krieges auf diplomatischem Wege. In der Zusammenfassung des Ergebnisses der Beratungen sagt der Reichskanzler nach dem Protokoll: Diplomatisch müssten Fäden betreffend einer Verständigung mit dem Feinde im geeigneten Moment angesponnen werden. Ein solcher Moment böte sich nach dem nächsten Erfolge im Westen. Danach heißt es dann im Protokoll noch: Generalfeldmarschall von Hindenburg führt aus, dass es gelingen werde, auf französischem Boden stehen zu bleiben und dadurch schließlich den Feinden unseren Willen aufzuzwingen. Der Protokollentwurf hatte gelautet: Generalfeldmarschall von Hindenburg hofft, dass es dennoch gelingen werde, auf französischem Boden stehen zu bleiben. Die Änderung in die bestimmtere Aussage war von Ludendorff vorgenommen worden. Diesem dubiosen Vorgang entsprach das Ergebnis der Verhandlungen. Man war für die Aufnahme von Verhandlungen, aber nur in einem günstigen Augenblick. Wohl kaum einer der Anwesenden wollte begreifen, dass dieser Augenblick längst verstrichen war. Einzig Staatssekretär von Hintze sah einigermaßen klar. Sein Zeugnis über die Konferenz lautet: Die politische Lage, wie ich sie vor dem Kronrat auseinandergesetzt hatte, verbot mir, an den Erfolg der strategischen Defensive zu glauben. Das habe ich im Kronrat erklärt und die Ermächtigung zur Anbahnung des Friedens mit diplomatischen Mitteln verlangt. Darunter begriff ich auch Minderung der bis dahin aufgestellten Kriegsziele. Hierfür war die oberste Heeresleitung damals noch nicht zu haben. Die mir erteilte Ermächtigung wurde dadurch beschränkt. Eine wesentliche Beschränkung der Ermächtigung war die folgende: Der geeignete Moment müsse abgewartet werden. Später, im September, wurde als Moment bezeichnet, wenn die Rückwärtsbewegung unserer Armee zum Stehen gekommen sein würde, etwa in der Siegfriedstellung. Den Abfall bzw. Zusammenbruch hatte ich seit dem 13. und 14. August förmlich und feierlich vorhergesagt. Oberste Kriegsleitung hatte beides bestritten und schwarzseherisch genannt. In dem Bemühen, die Verantwortung auf andere Schultern abzuwälzen, warfen Ludendorff und Hindenburg den Reichskanzlern immer wieder vor, sie hätten nicht vermocht, die inneren Kräfte des deutschen Volkes zu mobilisieren und seine Siegeszuversicht zu heben. Die engen Grenzen solcher Bemühungen beleuchtet eine Denkschrift des Pressechefs der Reichskanzlei, Deutelmoser. Den Behörden glaubt heute bei uns fast kein Mensch mehr etwas. Am wenigsten, wenn sie amtlich aufmunternd sprechen. Die Bevölkerung ist unterernährt und deshalb schon aus physiologischen Gründen auch seelisch weniger widerstandsfähig. Sie ist niedergedrückt durch die Verluste an der Front, durch die Unmöglichkeit, ein Ende des Krieges abzusehen, durch die fortschreitende Zersetzung Österreich-Ungarns und die Gerüchte über die Unsicherheit unserer anderen Bundesgenossen. Am 20. August greifen die Franzosen wieder zwischen der Oise südwestlich Noyon und der Aisne bei Soissons auf einer Breite von 25 Kilometern an. Die deutsche Front muss von der obersten Heeresleitung hinter die Ailette zurückgenommen werden. Ludendorff stellt nach diesem Angriff fest: Die Truppe ertrug nicht mehr überall das gewaltige Artilleriefeuer und den Tankansturm. Wiederum hatten wir hier schwere, nicht zu ersetzende Verluste erlitten. Auch der 20. August war ein schwarzer Tag. Am 21. August verbreitern die Engländer ihre Angriffsfront vom 8. August südlich von Arras bis über Bapaume. Am 26. August beginnt der englische Angriff längs der Straße Arras-Cambrai. Die gesamte deutsche Front zwischen Scarpe und Wael muss in die Siegfriedstellung zurückgenommen werden. Dort trifft der ganze rechte Heeresflügel nach großen Verlusten an Menschen und Kriegsmaterial am 4. September ein. Einen Monat nach dem sogenannten Schwarzen Tag, dem 8. August, fand sich das deutsche Heer in den alten Stellungen wieder. Der rechte Flügel des deutschen Heeres war auf die Ausgangsstellungen der Frühjahrsoffensive in die Siegfriedlinie zurückgeworfen. Die Verluste an Gefallenen, Verwundeten und Gefangenen betragen nach englischen Angaben während der ersten Frühjahrsoffensive bis Ende April 1918 bei den Deutschen 348.000 und bei den Engländern 302.000. Alles Blut, aller Schweiß, aller Angst, alles Mühen und alle Arbeit waren vergebens gewesen. Die Hoffnung auf den Erfolg, auf das Ende des schrecklichen Krieges hatte das Heer beflügelt. Sie war nun dahin. Ungezählte, unendliche Stunden, Tage und Monate hatten die erfolgreichen Angreifer des Frühjahrs in gefährlich vorgewölbten Frontvorsprüngen, in unzulänglichen Stellungen ohne Unterstände, in der Hölle des überlegenen feindlichen Feuers gelegen. Sie, die unzulänglich ernährt, unausgeruht, erschöpft und entkräftet, dennoch eine ganze Welt durch ihre unwiderstehliche kämpferische Leistung überraschten, mussten es sich gefallen lassen, von Ludendorff beschimpft zu werden, der als der tatsächliche Diktator das größte Hindernis für einen Verständigungsfrieden war. Er schrieb: Das Verweilen der Truppen an vorgefundenen Vorräten, auch das Zurückbleiben zum Durchsuchen der Häuser und Gehöfte nach Lebensmitteln, gab zu schweren Bedenken Veranlassung. Sie minderten den Erfolg und waren Zeichen mangelhafter Manneszucht. Den Führern wurde durch den Reichstag das wirksamste Strafmittel, die Verbüßung des strengen Arrestes durch Anbinden, entzogen. In seinem privaten Kriegstagebuch notiert der General von Kuhl, Chef der Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht, unter dem 6. September über eine Besprechung der Heeresgruppenchefs Graf von der Schulenburg und Lossberg im Hauptquartier: Zunächst empfing uns Hindenburg und hielt eine Ansprache über die entstandene ungünstige Lage. Es seien keine operativen Fehler gemacht worden, sonst stände er nicht an dieser Stelle. Vielmehr seien die Ursachen: Erstens, große Indiskretion, durch die unser Angriff Marne, Schutz Reims, dem Feinde völlig bekannt geworden sei. Zweitens, durch den Flankenangriff Foschs habe sich die Truppe völlig überraschen lassen, obwohl sie vorher genau gewarnt worden sei. Drittens, durch die Niederlage der 2. Armee, verschuldet durch schlechte Führung. Viertens, die Niederlage der 4. Armee, wo die Führung auch nicht auf der Höhe gewesen sei. Das müsse anders werden. Der Rückzug höre auf. Wir müssten siegen, sonst seien wir verloren. General von Kuhl fügte hinzu: Also alle anderen sind schuld, nur nicht die oberste Heeresleitung. Tatsächlich ist es umgekehrt. Am 12. September greifen amerikanische Truppen überraschend den deutschen Frontvorsprung bei Saint-Mihiel an. Dabei fallen den Amerikanern 15.000 Gefangene und 400 Geschütze in die Hände. Am 15. September bricht der Feind durch die Front des bulgarischen Heeres ohne ernsthaften Widerstand zu finden. Am 14. September erlässt die österreichisch-ungarische Regierung eine Friedensnote an alle kriegführenden Mächte. Sie zeigte die fatale Lage, in der sich die Doppelmonarchie befand. Am 19. September wird das türkische Jordanheer von englisch-indischen und australischen Truppen aufgerieben. Die Palästina-Front bricht zusammen. Im großen Hauptquartier lag in diesen Tagen eine Nachricht vor, dass in Frankreich die Lungenpest ausgebrochen sei. Als sich herausstellte, dass es sich lediglich um eine besonders gefährliche Art von Grippe handelte, sagte Ludendorff, wie der Oberst von Quirnheim bekundete: Ich habe mich an diese Nachricht geklammert wie ein Ertrinkender an einen Strohhalm. Am 26. September bittet Bulgarien die Entente um Waffenstillstand. Am gleichen Tag beginnen Franzosen und Amerikaner große Angriffe in der Champagne und zwischen den Argonnen und der Maas sowie zwischen Maas und Mosel. Am 27. September Angriffe bei Cambrai und Saint-Quentin. Fortsetzung der Angriffe in der Champagne und östlich der Argonnen. An verschiedenen Stellen wird die deutsche Front durchbrochen. Am 28. September feindliche Angriffe von der Küste bis westlich der Maas in Flandern, bei Cambrai. Zwischen Ailette und Aisne sowie in den Argonnen muss die deutsche Front zurückgenommen werden. Am 28. September, 6 Uhr nachmittags, geht Ludendorff zu Generalfeldmarschall von Hindenburg. In Ludendorffs Erinnerungen heißt es: Ich legte ihm meine Gedanken über ein Friedens- und Waffenstillstandsangebot vor. Die Lage könne sich durch die Verhältnisse auf dem Balkan nur noch verschlechtern, auch wenn wir uns an der Westfront hielten. Wir hätten jetzt die eine Aufgabe, ohne Verzug klar und bestimmt zu handeln. Der Generalfeldmarschall hörte mich bewegt an. Er antwortete, er habe mir am Abend das Gleiche sagen wollen. Auch er hätte sich die Lage dauernd durch den Kopf gehen lassen und hielte den Schritt für notwendig. Der Generalfeldmarschall und ich trennten uns mit festem Händedruck wie Männer, die Liebes zu Grabe getragen haben. Am nächsten Morgen trifft der Staatssekretär von Hintze im Hauptquartier mit dem Generalfeldmarschall, mit Ludendorff und dem Obersten Haie zusammen. Von Hintze berichtet darüber. General Ludendorff legte die militärische Lage dar. Er ließ die Darlegungen in der Erklärung gipfeln, die Lage der Armee bedinge sofortigen Waffenstillstand, um einer Katastrophe vorzubeugen. Der Generalfeldmarschall und General Ludendorff billigten das Projekt einer Einladung zu Friedensverhandlungen über den Präsidenten Wilson. Der Generalfeldmarschall machte die Annexion von Briey und Longwy zur Bedingung. Doch General Ludendorff meinte, das wäre nicht mehr an der Zeit. Am nächsten Tag, am 30. September, unterrichtet General Ludendorff die Militärbevollmächtigten der deutschen Länder im großen Hauptquartier. Nach den Aufzeichnungen eines Teilnehmers führt er unter anderem aus: Die Ereignisse in Bulgarien, die Spannung an der Westfront ohne Aussicht auf eine Besserung, die Unmöglichkeit, die Lage durch eine Offensive wiederherzustellen, haben im Interesse des Heeres den Generalfeldmarschall und mich zu der Überzeugung gebracht, dass die Beendigung der Feindseligkeiten geboten ist. Seine Majestät haben befohlen, dass der Reichskanzler und die auswärtige deutsche Politik der Auffassung der obersten Heeresleitung Rechnung zu tragen haben. Die erforderlichen Schritte werden vermutlich von der neu zu bildenden Regierung in Berlin eingeleitet werden. Die Wahl des Zeitpunktes und der zu ergreifenden Maßnahmen sind lediglich Sache der Regierung, nicht der obersten Heeresleitung. Ludendorff überließ die Wahl des Zeitpunkts keineswegs der Regierung. Er drängte vielmehr wie gewohnt mit allen Mitteln. Am Tage darauf, am 1. Oktober, versammelt Ludendorff die Abteilungschefs der obersten Heeresleitung. Der Oberst von Theer hat die Darlegungen des Generals in seinem Tagebuch festgehalten. Danach sagte Ludendorff unter anderem: Er sei verpflichtet, uns zu sagen, dass unsere militärische Lage furchtbar ernst sei. Täglich könne unsere Westfront durchbrochen werden. Zum ersten Mal sei der obersten Heeresleitung von seiner Majestät bzw. vom Reichskanzler die Frage vorgelegt worden, was sie und das Heer noch zu leisten imstande seien. Er habe im Einvernehmen mit dem Generalfeldmarschall geantwortet, die oberste Heeresleitung und das deutsche Heer seien am Ende. Der Krieg sei nicht nur nicht mehr zu gewinnen, vielmehr stehe die endgültige Niederlage wohl unmittelbar bevor. Auf die Truppen sei kein Verlass mehr. Die Katastrophe, dass dem Feind ein großer Sieg gelingen, das Westheer dann den letzten Halt verlieren und in voller Auflösung zurückfluten werde, müsse unbedingt vermieden werden. Aus den angegebenen Gründen dürfte man sich nun nicht mehr schlagen lassen. Deshalb habe die oberste Heeresleitung von seiner Majestät und dem Kanzler gefordert, dass ohne jeden Verzug der Antrag auf Herbeiführung eines Waffenstillstandes gestellt würde. Dieser Teil der Ausführungen Ludendorffs hat nach den Tagebuchnotizen eine unbeschreibliche Wirkung auf die Zuhörer. Während Ludendorff sprach, hörte man leises Stöhnen und Schluchzen. Vielen, wohl den meisten, liefen unwillkürlich die Tränen über die Backen. Die geschilderte Überraschung der Abteilungschefs der OHL wirft ein bezeichnendes Licht auf ihre mangelhafte Kenntnis der tatsächlichen Lage. Bemerkenswerter aber als dieser Umstand ist der Schluss der Ausführungen Ludendorffs. Ludendorff sagte, vom Tagebuchverfasser in wörtlicher Rede wiedergegeben: Da der Kanzler Graf Hertling zurückgetreten ist, haben wir also zurzeit keinen Kanzler. Wer es wird, steht noch aus. Ich habe aber seine Majestät gebeten, jetzt auch diejenigen Kreise an die Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu verdanken haben, dass wir so weit gekommen sind. Wir werden also diese Herren jetzt in die Ministerien einziehen sehen. Die sollen nun den Frieden schließen, der jetzt geschlossen werden muss. Sie sollen die Suppe jetzt essen, die sie uns eingebrockt haben. Diese Worte offenbaren die Gesinnung des Generals Ludendorff und geben Ausschluss über sein künftiges Verhalten. Sie deuten auch schon ganz vorsichtig erst den Gedanken des Verrats, die Legende vom Dolchstoß an. Am gleichen Tage noch lässt Ludendorff durch den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Kaiser von Grünau an den Staatssekretär in einem Telegramm die dringende Bitte übermitteln, das Friedensangebot sofort hinausgehen zu lassen und damit nicht erst bis zur Bildung der neuen Regierung zu warten, die sich verzögern könne. In dem Telegramm heißt es weiter über Ludendorffs Drängen. Heute hielte die Truppe noch. Es könne aber jeden Augenblick ein Durchbruch erfolgen. Er käme sich vor wie ein Hasardspieler. Das Telegramm des Legationsrats von Grünau schließt mit den Worten: Ich habe den Eindruck, dass man hier völlig die Nerven verloren hat. Die feindlichen Angriffe in der Champagne und in Flandern halten an. Die Wählstellung muss aufgegeben werden. Damaskus wird von den Engländern besetzt. Ebenfalls am 1. Oktober wird der badische Thronfolger Prinz Max von Baden nach Berlin gerufen, damit er die erste parlamentarische Regierung Deutschlands bilde. In ihr werden die Parteien der Friedensresolution des Reichstags vertreten sein. Der Prinz beabsichtigt, kein Friedensangebot zu erlassen, wohl aber deutlichste Proklamierung der Kriegsziele mit großen Zugeständnissen an die Feinde und Betonung der absoluten Entschlossenheit, bis zum Tode zu kämpfen, wenn entehrende Bedingungen gestellt werden. Bald nach seiner Ankunft wird der Prinz von Oberst von Heften und Major von dem Busche, den Vertretern der obersten Heeresleitung, über die Lage unterrichtet. Für die Verschlechterung der Lage werden zwei Faktoren angeführt. Erstens die Tanks. Sie waren in unerwartet großen Mengen eingesetzt worden, häufig so überraschend, dass ihnen die Nerven der Leute nicht gewachsen waren. Zweitens die Ersatzlage. Der laufende Ersatz reicht nicht einmal zu einem ruhigen Winterfeldzug. Dem Prinzen wird der Text eines Telefonats Hindenburgs vorgelegt. Wenn bis heute Abend Sicherheit vorhanden ist, dass Prinz Max von Baden die Regierung bildet, so bin ich mit dem Aufschub bis morgen Vormittag einverstanden. Sollte dagegen die Bildung der Regierung irgendwie zweifelhaft sein, so halte ich die Ausgabe der Erklärung an die fremden Regierungen heute Nacht für geboten. Der Prinz wehrt sich gegen das Drängen der Heeresleitung. Er erhebt Vorwürfe, dass man ihn erst rufe, nachdem es zu einem solchen Bankrott gekommen sei. Er erklärt, dass er das Reichskanzleramt nur übernehmen könne, wenn Ludendorff ihm die Freiheit des Handelns lasse. Ein Waffenstillstandsangebot mache aber jede Friedensaktion, wie er sie beabsichtige, unmöglich. Er verlange mindestens 14 Tage Zeit. Am 2. Oktober ist Oberst von Heften wieder bei dem Prinzen und berichtet über seine Verhandlungen mit Ludendorff. In den Erinnerungen und Dokumenten des Prinzen Max von Baden heißt es darüber: Um Mitternacht hat er den General ans Telefon gerufen und anderthalb Stunden mit ihm gerechnet, vor allem für Aufschub plädiert. General Ludendorff schnitt immer wieder die Gegengründe mit den Worten ab: Ich will meine Armee retten. Der Feldherr dachte nur an seine todmüden, dahinschwindenden Truppen, und der Glaube beherrschte ihn, der Feind würde die erbetene Ruhepause gewähren. Dann hoffte er, wieder kämpfen zu können und das Schlimmste abzuwenden. Es deutet vieles darauf hin, dass Ludendorff sich solchen Hirngespinsten hingab, obwohl er auf die Frage, ob er anstelle von Marschall Foch den Waffenstillstand gewähren würde, geantwortet hatte: Nein, sicher nicht. Erst recht zufassen. Aber vielleicht kommt auch ihm und seinen Leuten dieser Antrag erwünscht. Im Kriege kann man so etwas nie wissen. Es ist aber jetzt so meine letzte Hoffnung, vielleicht der Strohhalm, an den ich mich klammere, dass vielleicht unserer Armee auf diese Weise erspart werden könnte, vernichtend geschlagen zu werden, mit allen dann noch viel schlimmeren Folgen. Ludendorff schreibt: Mich bewegte die Überzeugung, wenn die Lage auch im jetzigen Augenblick nicht bedrohlich wäre, so könne es doch in 2 oder 3 Wochen von entscheidender Bedeutung werden, ob das deutsche Heer 24 Stunden früher oder später Waffenruhe oder, wenn wir weiterkämpfen sollten, einen geistigen Antrieb aus der Heimat erhielten. Der Prinz sieht, dass der bisherige Vizekanzler von Payer unter dem Eindruck des Drängens der obersten Heeresleitung gewillt ist, das Waffenstillstandsangebot mit seinem Namen zu unterzeichnen. Der Prinz entschließt sich zu bleiben. Er will dennoch gegen das Angebot kämpfen. In seinen Erinnerungen schreibt er: Erstens, unsere Lage ist nicht derart, um diesen Schritt der Verzweiflung zu rechtfertigen. Zweitens, das geplante Angebot verschlechtert unsere Lage. Drittens, es gibt einen anderen, besseren Weg. Es stand für mich fest, die stürmische Energie, mit der General Ludendorff den Entschluss vom 29. September durchsetzen wollte, dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Beschluss selbst nur aus einer vorübergehenden Verfinsterung geboren sein konnte. Glaubte denn der General Ludendorff, dass er Befehlsgewalt über Foch und Wilson hätte, wie er sie in diesem Augenblick über die Berliner Regierung beanspruchte? Das Friedensangebot vom Dezember 1916, die Juli-Resolution, die Kühlmann-Rede, alle öffentlichen Friedensfühler waren der obersten Heeresleitung bisher ein Greuel gewesen, weil sie die Moral des Feindes stärkten, aber die unsere schwächten. Wenn das richtig war, dann musste ja der geplante Hilfeschrei dazu führen, dass unser Millionenheer die Waffen wegwarf und die Meute der Feinde jubelnd zur Todeshatz antrat. Am gleichen Tag unterrichtet der Vertreter der obersten Heeresleitung, Major von dem Busche, die Führer der Parteien über die militärische Lage. Er führt unter anderem aus: Jeder Tag bringt den Gegner seinem Ziel näher und wird ihn weniger geneigt machen, mit uns einen für uns erträglichen Frieden zu schließen. Deshalb darf keine Zeit verloren gehen. Ein Augenzeuge berichtet: Die Abgeordneten waren ganz gebrochen. Ebert wurde totenblass und konnte kein Wort hervorbringen. Der Abgeordnete Stresemann sah aus, als ob ihm etwas zustoßen würde. Einzig und allein Graf Westarp begehrte auf gegen die vorbehaltlose Annahme der 14 Punkte Wilsons. Unglücklicherweise war versäumt worden, die Vertreter der Polen und der Unabhängigen von der Unterrichtung auszuschließen. Dadurch geriet der Inhalt des militärischen Vortrags in die Öffentlichkeit und wurde mithin auch den Gegnern bekannt. Am Nachmittag tagt der Prinz Max von Baden mit den Herren der alten Regierung und dem Generalfeldmarschall. Auf alle seine Versuche, Zeit zu gewinnen, antwortet der Generalfeldmarschall Hindenburg: Der Ernst der militärischen Lage lässt keinen Aufschub zu. Im anschließenden Kronrat erklärt der Prinz: Ich bin ein Gegner des Angebots. Der Kaiser unterbricht ihn: Die oberste Heeresleitung hält es für nötig. Und du bist nicht hierher gekommen, um der obersten Heeresleitung Schwierigkeiten zu machen. Der Prinz hat am nächsten Tag, am 3. Oktober, eine erneute Unterredung mit Hindenburg und erklärt ihm: Unter einer Voraussetzung bin ich bereit, mich für ein sofortiges Absenden einer Note zu erklären. Nämlich für den Fall, dass die oberste Heeresleitung schriftlich erklärt, dass die militärische Lage an der Westfront eine Verzögerung der Absendung der Note bis zu meiner Rede im Reichstag nicht mehr erträgt. Die Antwort übermittelt Hindenburg in einem Brief. Darin heißt es unter anderem: Die oberste Heeresleitung bleibt auf ihrer am Sonntag, dem 29. September dieses Jahres gestellten Forderung der sofortigen Herausgabe des Friedensangebots an unsere Feinde bestehen. Noch steht das deutsche Heer festgefügt und wehrt siegreich alle Angriffe ab. Die Lage verschärft sich aber täglich und kann die oberste Heeresleitung zu schwerwiegenden Entschlüssen zwingen. Unter diesen Umständen ist es geboten, den Kampf abzubrechen. Max von Baden gibt sich damit nicht zufrieden. Er richtet 5 Fragen an die oberste Heeresleitung. In ihrer Antwort verweist sie auf das Schreiben Hindenburgs. Auf die Frage des Prinzen, ob die oberste Heeresleitung sich bewusst sei, dass die Einleitung einer Friedensaktion unter dem Druck der militärischen Zwangslage zum Verlust deutscher Kolonien und deutschen Gebietes, namentlich Elsass-Lothringens und rein polnischer Kreise der östlichen Provinzen, führen könne, lautet die Antwort der obersten Heeresleitung: Die OHL zieht, falls es nicht anders geht, die Aufgabe geringer französisch sprechender Teile Elsass-Lothringens in Betracht. Abtretungen deutschen Gebiets im Osten kommt für sie nicht in Frage. Ein letzter Vorschlag, das Friedensangebot sofort abgehen zu lassen, aber nicht mit der Bitte um Waffenstillstand zu verknüpfen, wird von Ludendorff wieder abgelehnt. Er müsse auf dem Waffenstillstandsangebot und dessen baldigster Absendung bestehen. In der Nacht geht das Telegramm an den amerikanischen Präsidenten heraus. Es lautet: Die deutsche Regierung ersucht den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Nordamerika, die Herstellung des Friedens in die Hand zu nehmen. Sie nimmt das vom Präsidenten der Vereinigten Staaten in der Kongressbotschaft vom 8. Januar 1918 und in seinen späteren Kundgebungen, namentlich der Rede vom 27. September, aufgestellte Programm als Grundlage für die Friedensverhandlungen an. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, ersucht die deutsche Regierung, den sofortigen Abschluss eines Waffenstillstandes zu Lande, zu Wasser und in der Luft herbeizuführen. Ludendorff hat in seinen Memoiren bestritten, dass von der Heeresleitung auf den sofortigen Abschluss eines Waffenstillstandes gedrängt worden sei. Die Beratungen, die dem Entwurf und der Absendung des Angebots vorausgingen, fanden unter recht verworrenen Verhältnissen statt. Reichskanzler Graf Hertling war am 30. September vom Kaiser entlassen worden. Die Staatssekretäre seiner Regierung betrieben aber noch die Bildung des neuen Kabinetts und bestimmten Prinz Max von Baden, der zum neuen Reichskanzler ausersehen war, bei der Beratung über die Zweckmäßigkeit des Friedensangebots nachzugeben. Der Prinz führt in seinen Erinnerungen aus. Der Kampf gegen das Angebot war verloren. Auch wenn ich ablehnte, ging es hinaus. Dann trug es die Unterschrift von Hindenburg oder Peyer. Baten die Soldaten um Waffenstillstand, so war das die Kapitulation. Auch Peyers Name konnte unsere Notlage nicht verhüllen, denn er hatte sich noch jüngst gegen Wilsons Programm ausgesprochen. Der Schein der Freiwilligkeit musste vor dem eigenen Volke gewahrt werden. Ein neuer Kanzler musste den unseligen Schritt mit seiner Verantwortung decken, ja, sich sogar den Anschein geben, als stände seine politische Initiative dahinter und nicht die der obersten Heeresleitung. Nun will Max von Baden in einer Rede vor dem Reichstag die 14 Punkte Wilsons interpretieren und mit dem deutschen Rechtsstandpunkt in Verbindung bringen. Er stößt auf die Ablehnung seiner politischen Berater. Auch die oberste Heeresleitung lässt durch ihren Vertreter, Oberst von Heften, erklären: Die Rede darf nicht gehalten werden. Alle Erwägungen müssen zurücktreten hinter der Aufgabe, den Waffenstillstand herbeizuführen, der nicht verzögert werden darf. Max verzichtet auf die Rede. Er schreibt: Mein Instinkt forderte, an meiner Rede festzuhalten. Aber die logischen Gründe schienen auf der anderen Seite zu stehen. Der Vertreter der obersten Heeresleitung handelte pflichtgemäß, wenn er mich auf der Bahn festhalten wollte, auf die ich mich hatte zwingen lassen. Meine Rede half zum Frieden, nicht zum Waffenstillstand. Das Waffenstillstandsangebot aber sollte die Waffenruhe sofort herbeiführen. Das war der Plan der obersten Heeresleitung. Ich war überzeugt, er baute auf Illusionen. Aber hatte ich das Recht, ihn zu sabotieren? Später bereut er seinen Entschluss. Meine Rede hätte Deutschland aufgeschreckt. Deutschland würde es am 5. Oktober noch ertragen haben, wenn die Waffenstillstandsaktion gescheitert wäre. Im November nicht mehr, nachdem 5 Wochen lang der entnervende Notenwechsel über das Land hingegangen war. Ich glaube heute, dass meine Rede zwar sicher nicht zu dem Waffenstillstand geführt hätte, den die OHL wollte, aber auch nicht zu dem Waffenstillstand, wie er am 11. November geschlossen werden musste. Am 6. Oktober erfolgen feindliche Angriffe gegen die neuen deutschen Stellungen an der Aisne. Französische und englische Kriegsschiffe besetzen den Hafen von Beirut. Am 7. Oktober kritisiert Walter Rathenau in einem Zeitungsartikel die Absendung des Angebots. Der Schritt war übereilt. Wir alle wollen Frieden. Wir, die wenigen, haben gemahnt und gewarnt, als keine Regierung daran dachte, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Nun hat man sich hinreißen lassen. Im unreifen Augenblick, im unreifen Entschluss. Nicht im Weichen musste man Verhandlungen beginnen, sondern zuerst die Front befestigen. Die Gegner mussten sehen, dass der neue Geist des Staates und Volkes auch den Geist und Willen der Kämpfenden kräftigt. Wer die Nerven verloren hat, muss ersetzt werden. Rathenau forderte damit die Ablösung Ludendorffs und rief zum Volkskrieg auf. Die Wirkung des Waffenstillstandangebots bei den Alliierten übertraf alle Befürchtungen. Die Kriegshetzer triumphierten und forderten. Die Stimmen der Verständigungsbereiten und Gemäßigten wurden zum Schweigen gebracht. Am 8. Oktober beginnen Angriffe am Ostufer der Maas. Neue schwere Kämpfe finden zwischen Cambrai und Saint-Quentin statt. Vororientiert über die Vorbedingungen Wilsons für die Gewährung des Waffenstillstandes wünscht der Reichskanzler erneut Aufschluss über die militärische Lage. Der Oberst von Heften gibt zu, dass das Angebot militärisch nicht notwendig gewesen sei. Die Gefahr von Durchbruch und Umfassung scheint fürs Erste gebannt. Am 9. Oktober, nach 6 Tagen Wartezeit, trifft die Antwortnote Wilsons ein. Darin heißt es: Der Präsident der Vereinigten Staaten fühlt sich nicht berechtigt, den Regierungen, mit denen die Vereinigten Staaten gegen die Mittelmächte verbunden sind, einen Waffenstillstand vorzuschlagen, solange die Heere dieser Mächte auf ihrem Boden stehen. Am Nachmittag des 9. Oktober nimmt Ludendorff an der Kabinettssitzung teil. Der Reichskanzler erinnert an die Entstehung des Angebots. Er erklärt dem General: Ich bin nicht in der Lage, in der Öffentlichkeit die wahren Zusammenhänge aufzuklären, wenn unsere Schwächen nicht noch weiter enthüllt werden sollen. Ich muss jetzt das Angebot mit meinem Namen decken. Ludendorff erwidert darauf: Ich danke eurer großherzoglichen Hoheit im Namen der obersten Heeresleitung und im Namen der Armee. Auf die Fragen des Reichskanzlers antwortet Ludendorff: Die Gefahr des Durchbruchs besteht immer. Uns fehlen monatlich 70.000 Mann Ersatz. Ein Volksaufgebot, ein Levé en masse, würde mehr zerstören, als wir ertragen könnten. Wir brauchen eine Pause, dann können wir uns wieder konsolidieren. Auf die Frage nach der Ölversorgung teilt Ludendorff mit, dass die Marine für 10 Monate, das Heer für 2 Monate Vorräte hat. Ludendorff spricht nicht davon, dass die Forderung auf Räumung Belgiens abgelehnt werden soll. Am 11. Oktober wird der Chemin des Dames geräumt. Am 12. Oktober erklärt sich die deutsche Regierung bereit, zur Herbeiführung eines Waffenstillstandes dem Räumungsvorschlag Wilsons zu entsprechen. Am 13. Oktober wird Laon von den Franzosen besetzt. Am 14. fällt Roeselare in Feindeshand. Ein neuer englischer Durchbruch wird in Flandern versucht. Am 15. Oktober muss die deutsche Front westlich Lille zurückgenommen werden. Mittlerweile wird die Abdankung des Kaisers offen diskutiert und von vielen Konservativen gefordert. Prinz Adalbert von Preußen ist bereit, seinem Vater die Notwendigkeit vorzustellen. Ein Brief des Reichskanzlers an seinen Vetter, den Großherzog von Baden, schildert die groteske Situation in Deutschland. Mir ist der völlige Zusammenbruch des alten preußischen Systems erst klar geworden, als ich hier ankam. Ich glaubte, 12:05 zu kommen und bin nun 12:05 gerufen worden. Wir stehen mitten in einer Revolution. Gelingt es mir, diese friedlich zu gestalten, so können wir noch als Staat nach Friedensschluss weiter bestehen. Gelingt das nicht, so kommt die Revolution der Gewalt und der Untergang. Mit Hilfe der Sozialdemokraten werde ich hoffentlich imstande sein, den Kaiser zu retten. Welche Ironie des Schicksals! Die zweite Note des amerikanischen Präsidenten fordert die bedingungslose Räumung des besetzten feindlichen Gebietes, den sofortigen Abbruch des U-Boot-Krieges und, angedeutet, die Abdankung des Kaisers, zusammen mit der Änderung der politischen Machtbefugnisse in Deutschland. Vor allem aber völlig befriedigende Sicherheiten und Bürgschaften für die Fortdauer der gegenwärtigen militärischen Überlegenheit der Armeen, der Alliierten an der Front. Am 17. Oktober soll im Kriegskabinett die Antwort beraten werden. Die Stimmung ist auf Ablehnung gerichtet. Zudem klingen die Auskünfte Ludendorffs über die militärische Lage nun so optimistisch, dass die Teilnehmer überrascht sind. Ludendorff erklärt: Wenn die Armee über die nächsten 4 Wochen herüberkommt und es in den Winter geht, so sind wir fein heraus. Ich halte einen Durchbruch für möglich, aber nicht für wahrscheinlich. Der Reichskanzler will sicher gehen. Die Lage ist also nicht mehr dieselbe, wie sie am 5. Oktober war, als wir veranlasst wurden, den Friedensschritt bei Wilson zu tun. Ludendorff drückt sich vor der Antwort. Er fordert: Ehe wir durch diese Note Bedingungen auf uns nehmen, die zu hart sind, müssen wir dem Feind sagen, er kämpft durch solche Bedingungen. Gefragt, ob dazu die Voraussetzungen gegeben sind, führt er eine Menge Vorbedingungen an, die sich gegenseitig aufheben. Vielleicht bekommt Deutschland doch auch wieder einmal Soldatenglück. Es kommt darauf an, wie viele Menschen uns die Heimat gibt. Wenn wir auch Belgien räumen, so wird die Wirtschaftslage so gespannt, dass wir gar nicht wissen, wie wir den Krieg weiterführen sollen. Gehen wir also gleichzeitig im Osten und im Westen zurück, so brechen wir zusammen. Jedenfalls wird nach 4 Wochen guter Stimmung die Krise an der Westfront zu Ende sein, wenn wir auch zurückgehen müssen. Man hat das so im Gefühl. Es ist doch heute so, dass wir jeden Tag eingedrückt und geschlagen werden können. Hört dieses Defizit an Männern auf und die Kampfkraft des Feindes lässt nach, so braucht man nicht alle Bedingungen anzunehmen. Prinz Max von Baden zieht die Bilanz der Beratungen. Ich war nicht überzeugt. Entkleidete man die uns gewordene militärische Auskunft des verhüllenden Beiwerks, so ergab sich folgender Tatbestand. Ein Umschwung zu unseren Gunsten ist ausgeschlossen. Der U-Boot-Krieg kann ihn nicht herbeiführen. Die Initiative ist aus unserer Hand. Weder die Osttruppen können sie wiedergeben, noch die 600.000 Mann, die der Kriegsminister noch auskämmen will. Dieser Ersatz bedeutet nur Stärkung, wenn die Stimmung sich bessert. Zusammenfassend ließe sich sagen, die militärische Lage hatte sich seit dem 5. Oktober nicht zum Besseren gewandt. Aber so schlecht, wie sie der General Ludendorff am 29. September ansagt, war sie auch heute noch nicht. Wir durften am 5. Oktober die weiße Fahne nicht hissen. Wir brauchten sie auch heute nicht zu hissen. Nach ein paar Monaten würde allerdings die Situation verzweifelt sein. Die Aktion mit Wilson muss weiterlaufen. Unsere Lage zwingt uns, die schwersten Opfer für den Frieden zu bringen. Kommen aber entehrende Waffenstillstandsbedingungen, dann muss zur letzten Verteidigung gerufen werden. Eines aber war mir klar, diesen Verzweiflungskampf durfte der General Ludendorff nicht leiten. In der Beratung hatte Ludendorff verschiedentlich versucht, die Waffenstillstandsverhandlungen für die Verschlechterung der Stimmung in der Armee und für die Ermutigung des Feindes verantwortlich zu machen. Im Kabinett wurde die veränderte Haltung der obersten Heeresleitung so gesehen. Die frühere Auffassung sei gewesen, keine militärische Katastrophe, sondern diplomatische Hilfsaktion. Die heutige Auffassung, lieber militärische Kapitulation als Annahme von entehrenden Bedingungen. Am 18. Oktober müssen Brügge, Tielt und Kortrijk von den Deutschen geräumt werden. Am 20. Oktober erreicht der Feind die Schelde. In der Note an Wilson geht die deutsche Regierung von der Annahme aus, dass das gegenwärtige Kräfteverhältnis an den Fronten bei der Räumung beibehalten, gesichert und verbürgt wird. Sie vertraut darauf, dass der Präsident keine Forderung gutheißen wird, die mit der Ehre des deutschen Volkes unvereinbar wäre. Die zugestandene Einstellung des Unterseebootkrieges wird nur gegen den heftigen Widerstand der Marineleitung und der obersten Heeresleitung beim Kaiser durchgesetzt. Ludendorff versteigt sich in der Auseinandersetzung zu der Behauptung, will das deutsche Volk sich zur Kapitulation und damit zum Untergang vor der äußersten Kraftanstrengung drängen lassen? Mit der Preisgabe des U-Boot-Krieges ohne jede Gegenleistung beschreiten wir den letzteren Weg. Der Reichskanzler empört sich. Das waren Worte, die einem Feldherrn wohl angestanden hätten, der am 29. September einer verzagenden Reichsleitung gegenüber festgeblieben wäre. Sie stehen aber nicht dem General Ludendorff an, der eine zur nationalen Verteidigung entschlossene Regierung genötigt hatte, die weiße Fahne zu hissen. Kronprinz Ruprecht von Bayern, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe am Nordflügel, schreibt dem Reichskanzler in einem Brief, Ludendorff erkennt nicht den ganzen Ernst der Lage. Unter allen Umständen müssen wir zum Frieden gelangen, ehe der Gegner sich den Weg nach Deutschland erzwingt, denn dann wehe uns. In der dritten Note Wilsons vom 23. Oktober lehnt dieser es ab, mit den militärischen Beherrschern und monarchischen Autokraten zu verhandeln. Von diesen werde die Kapitulation verlangt. Der Waffenstillstand müsse die Alliierten in die Lage versetzen, jede notwendige Abmachung durchzusetzen. Am 24. Oktober beginnt der italienisch-englische Angriff in Oberitalien. Die oberste Heeresleitung erlässt einen Aufruf an die Armee. Die Antwort Wilsons fordert die militärische Kapitulation. Sie ist deshalb für uns Soldaten unannehmbar. Sie kann daher für uns nur die Aufforderung sein, den Widerstand mit äußersten Kräften fortzusetzen. Hindenburg und Ludendorff reisen gegen den Willen des Kanzlers nach Berlin und fordern vom Kaiser den Abbruch der Verhandlungen. Der Kanzler stellt darauf den Kaiser vor die Alternative. Entlassung Ludendorffs oder eigene Demission. Auf Hindenburg dagegen will er nicht verzichten. Von der Oise bis zur Aisne, Großangriff der Franzosen. Am 26. Oktober wird Ludendorff vom Kaiser verabschiedet. Er hatte nicht nur die militärische Kraft Deutschlands überdehnt und schließlich erschöpft, er überschätzte auch seine eigenen Möglichkeiten. Sein Verhalten war vermessen geworden. Lange genug, viel zu lange war es ertragen worden. Das verleitete ihn, an seine Unfehlbarkeit wie an seine Unersetzlichkeit zu glauben. Das verführte ihn auch immer mehr dazu, seine Wunschvorstellungen für Wirklichkeit zu halten, im militärischen wie im politischen Bereich. Für das Versagen anderer hielt er, was seine Fehler waren. Er glaubte, dass Unterlegenheit immerzu durch stramme Haltung ausgeglichen werden könne. Obwohl er im Grunde unpolitisch war, hatte er die tatsächliche politische Führung des Staates an sich gerissen. Daher ist schwer zu sagen, ob sein ultimatives Fordern des Waffenstillstandsangebots die Folge einer Nervenkrise, eine Panik oder ein wohlüberlegter Schachzug war, der ihm, dem geschlagenen Feldherrn, erlauben sollte, Schuld und Verantwortung für die Niederlage auf andere Schultern abzuwälzen. Vieles spricht für diese Annahme. Nicht nur seine Worte vom 1. Oktober. Ich habe aber Seine Majestät gebeten, jetzt auch diejenigen Kreise an die Regierung zu bringen, denen wir es in der Hauptsache zu verdanken haben, dass wir so weit gekommen sind. Ebenso auch sein ganzes weiteres Verhalten unmittelbar vor und nach seiner Entlassung. Schwer zu glauben ist deshalb, dass er, wie die ganze oberste Heeresleitung, sich nicht im Klaren darüber gewesen sein soll, welche Wirkung die überraschende und überhastete Bitte um Waffenstillstand unter dem Druck der Heeresleitung haben würde. Wie ein greller Blitzschlag fuhr sie in die Welt. Lähmend und zersetzend im deutschen Heer und in der Heimat, aber auch bei den Verbündeten. Ermutigend jedoch beim Feind. Nun, da der Niedergang der deutschen militärischen Macht offenbar war, wurde der Siegeswille ins Unbedingte, die Maßlosigkeit im Fordern ins Grenzenlose gesteigert. Behaupten wir uns in diesem Kriege? So schrieb Wilhelm, Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen im Juli 1917, Behaupten wir uns in diesem Kriege, so sind wir tatsächlich die Sieger, weil wir gegen die ganze Welt gekämpft haben, ohne vernichtet zu werden. Aber auf ihn wurde so wenig wie auf Ruprecht von Bayern gehört, beide Führer einer Heeresgruppe im Westen. Alle Warnungen, woher sie auch kamen, stießen bei der OHL auf taube Ohren. Sieg und Eroberung war die Parole und blieb sie. Verständigungsfrieden oder auch nur der Ausbau rückwärtiger Stellungen lähmte nach der Meinung der obersten Heeresleitung die Zuversicht. So erschöpfte sich das Vertrauen zu Ludendorff wie der Kredit eines unseriösen Geschäftsmannes. Was er dann unternahm, glich dem Verhalten eines Bankrotteurs, der von den eingesetzten Konkursverwaltern noch das Geld für ein letztes Spiel am Roulette verlangt und der, weil sie ihm dies verweigern müssen, den Vorwurf erhebt, sie hätten den Konkurs der Firma verschuldet. Oder, wie es dann kam, sie hätten den Dolch in den Rücken des siegreichen Heeres gestoßen, worauf es erlegen sei. Ludendorff geht, Hindenburg bleibt. Er lässt Ludendorff im Stich und bald darauf seinen Monarchen, den Kaiser, und später Ludendorffs Nachfolger, den General Gröner. Am 27. Oktober ergeht die Note an Präsident Wilson, in der die deutsche Regierung darauf hinweist, dass die Friedensverhandlungen von einer Volksregierung geführt werden. Die Note schließt mit dem Appell zu einem Frieden der Gerechtigkeit. Am gleichen Tag ergeht Österreich-Ungarns Bitte um Waffenstillstand und Sonderfrieden. Deutschland steht allein. Die Information eines Gewehrsmannes mit Kontakten zu Amerika besagte: Es wäre Selbsttäuschung zu hoffen, dass ein Umschwung in der Stimmung zwischen England und Frankreich zugunsten des Verständigungsfriedens eintreten könne. Im Falle wir die Forderungen der letzten Wilson-Note nicht erfüllten, würde sich die Entente durch kein neues Friedensangebot abhalten lassen, in Deutschland einzubrechen. In weiten Teilen des Volkes wie auch des Adels und des Offizierkorps wird die Abdankung des Kaisers für unumgänglich gehalten, wenn es nicht zum Ende der Dynastie und der Monarchie in Deutschland überhaupt kommen soll. Der Kaiser entzieht sich jedoch einer Entscheidung, er begibt sich ins Hauptquartier. Am 30. Oktober weichen die deutschen Truppen auf das nördliche Donauufer zurück. Die Türkei schließt ein Waffenstillstandsabkommen. Der Vorstoß, den die Marineleitung ohne Wissen der Reichsregierung mit der Hochseeflotte gegen England unternehmen wollte, wird wegen Gehorsamsverweigerung aufgegeben. Am 31. Oktober beginnen neue feindliche Großangriffe in Flandern. In Österreich bricht die Revolution aus. Die K&K-Armee ist in voller Auflösung begriffen. Die Nachfolgestaaten entstehen. Die Stimmung der Armee und der Bevölkerung hatte sich seit dem Waffenstillstandsangebot noch mehr verschlechtert. Sie sank rapide. Die Menschen wollten Frieden. 4 Monate verlorener Schlachten hatten die Hoffnung auf eine sinnvolle Weiterführung des Kampfes zerstört. Nach dem Zusammenbruch aller Verbündeten war an Widerstand nicht mehr zu denken. Unzufriedenheit über Behandlung und Verpflegung rufen auch in Kiel Gehorsamsverweigerungen hervor. Am 3. November werden sie zur offenen Meuterei. Unter dem Druck der Spannung der ungeklärten Lage, durch das Zögern des Kaisers abzudanken und durch das Treiben der Unabhängigen, die jetzt aufmerksame Zuhörer finden. Am 7. November begibt sich die Deutsche Waffenstillstandskommission unter der zivilen Führung des Staatssekretärs Erzberger nach Compiègne, um dort von dem französischen Marschall Foch die harten Waffenstillstandsbedingungen entgegenzunehmen. Hindenburg telegrafiert an die Reichsregierung: In den Waffenstillstandsbedingungen muss versucht werden, Erleichterungen zu erreichen. Es folgen dann 9 Punkte. Das Telegramm schließt: Gelingt die Durchsetzung dieser Punkte nicht, so wäre trotzdem abzuschließen. Am 9. November bricht die Revolution aus und verbreitet sich rasch über ganz Deutschland. Der Reichskanzler legt die Regierungsgewalt in die Hände des Vorsitzenden der SPD, Friedrich Ebert. Der Kaiser muss hören, dass die Armee ihm nicht mehr folgt. Er dankt ab und geht nach Holland. Am 11. November wird das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Um 11 Uhr blasen Trompeter, das Ganze hallt. Der große Krieg, der Weltkrieg, war zu Ende. Er hatte Deutschland 1.800.000 Tote im Felde, 750.000 Tote durch die Hungerblockade gekostet. Die Zahl der Verwundeten und Kranken ging hoch in die Millionen. Maßlosigkeit und Überheblichkeit hatten das deutsche Volk und sein Reich in einen überflüssigen Krieg und in eine vermeidbare Niederlage geführt. Schwere Schuld hatte dabei die militärische Führung auf sich geladen. Sie hatte jede Verständigung um der Eroberungen willen hintertrieben. So verdarb das Schwert, was die Feder hätte retten können.